Fahr auf den Zigeunerwagen mit mir um die Welt. Lass uns nicht nach morgen fragen, tun, was uns gefällt. Und wir leben froh und heiter in den Tag hinein. Immer weiter, über Stock und Stein. Bergauf, bergauf, trippetrapp, einmal auf und einmal ab, mein Pferdchenlauf. Trippetrapp, gut, dass ich mein Pferdchen habe, ein Glück, dass ich dich hab. Hörst du die Zigeuner singen? Ah, hörst du es durch die Straßen klingen? Ah, haben alle keine neuen Kleider, pfeift dann auch auf ab und zu. Doch sie haben leichte Herzen und Musik, Musik im Blut. Zigeunerwagen mit mir um die Welt. Lass uns nicht nach morgen fragen, tun, was uns gefällt. Und wir leben froh und heiter in den Tag hinein. Immer weiter, über Stock und Stein. Bergauf, bergauf. Trippetrapp, einmal auf und einmal ab, mein Pferdchenlauf. Trippetrapp, gut, dass ich mein Pferdchen habe, ein Glück, dass ich dich hab.